7 tapferen Klavierstücken, Opus 140 von Roland Leistner-Meyer, gespielt von Christoph de Clara. Thank you.

Thank you. 7 tapfere Klavierstücke hat Roland Leistner-Meyer sein Opus 140 überschrieben. Wir hörten sie gespielt von Christoph de Clara. Es folgt in der kommenden guten halben Stunde die St. Ulrichs Messe für Soli, Chor und Instrumente von Arthur Pichler. Die Aufnahme entstand im März 1973 in St. Ulrich in Augsburg. Die Mitwirkenden waren Liselotte Becker-Egner, Sopran, Hildegard Hartwig, Alt, Karl Günzel, Tenor, Peter Licker, Bass, Wolfram Thoma, Orgel. Sie hören den Augsburger Kammerchor und das Städtische Orchester Augsburg, geleitet von Anton Göttler. Thank you. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Das war die St. Ulrichs Messe für Solichor und Instrumente von Arthur Pichler in einer Aufnahme vom März 1973 in der Augsburger St. Ulrichskirche mit Liselotte Becker-Egner Sopran, Hildegard Hartwig Alt, Karl Günzel Tenor, Peter Lika Bass, Wolfgang Thoma an der Orgel. Sie hörten den Augsburger Kammerchor und das Städtische Orchester Augsburg, dirigiert von Anton Göttler. Skurrilia heißt es im Folgenden bei einem Duo für Klarinette und Klavier, komponiert von Wolfgang Edward Rebner, 3 Sätze gespielt von Eduard Brunner und Johannes Fischer. Thank you. Der Klarinettist Eduard Brunner und der Pianist Johannes Fischer waren das im April 1981 mit Skurrilia, einem dreisätzigen Werk von Wolfgang Edward Rebner. Susanne Bradbury spielt jetzt im Folgenden, im April 1978, die viersätzige Sonate für Klavier Opus 17 von Karl Manzka. Thank you.

Suzanne Bradbury mit der Sonate Opus 17 von Karl Manzka. Zum Schluss noch zwei der drei Lieder Opus 15 von Robert Owens. Er selbst ist am Klavier zu hören. Es singt die Sopranistin Katja Händel. The weekend. If und No Images, das waren noch zwei der drei Lieder Opus 15 von Robert Owens. Er spielte Klavier, es sang Katja Händel.